glaube nur nicht, der Mensch sei der älteste oder letzte Herrscher der Welt. Oder gewöhnliches Leben und Substanz würden allein existieren. Hervorragende Hörspiele. Abseits des Mainstreams. Abseits des Mainstreams. Abseits des Mainstreams.